sippenhaft im Dienste christlicher Nächstenliebe. Ein geradezu skurriles Nachwort zum Thema sippenhaft gab es in der evangelischen Kirchengemeinde Halberstadt. Dort wurden seit 2005 von Pfarrer Hartmut Bartmus unter dem Namen Halberstädter Abende in der Winterkirche Vortragsveranstaltungen und Diskussionen durchgeführt, die ein sehr weites fachliches und politisches Spektrum abbildeten. Auch ich hatte dort im April 2011 einen Vortrag gehalten, der großen Zuspruch gefunden hatte. Schon damals hatte es Widerstand dagegen gegeben, dass ich überhaupt eingeladen wurde. An die Spitze des Widerstandes hatte sich die Landesbischöfin der Lutherischen Kirche von Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, gesetzt. Das hatte dem Riesenerfolg des Abends aber keinen Abbruch getan. Im April 2013 sollte eine Lesung mit Ursula Sarrazin stattfinden. Die Einladung war bereits ausgesprochen und sie hatte zugesagt. 4 Wochen nach der Zusage lehnte der Kirchengemeinderat von Halberstadt die Einladung mehrheitlich ab mit der Begründung, dass, Zitat, ähnliche Konflikte wie beim Auftritt ihres Ehemannes Tilo Sarrazin befürchtet werden müssten. Zitat Ende. Mit anderen Worten, der einzige Ausladungsgrund war, dass der Vortragsgast die Frau von Tilo Sarrazin war. Bei meinem Auftritt hatte es nämlich gar keine Konflikte gegeben. Er war sehr harmonisch abgelaufen. Es ging also offenbar nur darum, dass jetzt jene gewinnen sollten, die damals meine Einladung nicht verhindern konnten. Pfarrer Bartmus äußerte dazu: Ich bin erschüttert. Wir hätten gedacht, dass wir nach dem Ende der DDR nie wieder derartige Erfahrungen werden machen müssen. Er verwies darauf, Zitat, dass die Ausladung für Ursula Sarrazin ausgerechnet im evangelischen Toleranzthemenjahr der Lutherdekade eigentümlich, Zitat Ende, sei. In einer Kirche, wo kurz zuvor Bodo Ramelow von der Linkspartei gesprochen hatte, sollte die ehemalige Grundschullehrerin Ursula Sarrazin, Kirchenmitglied, Mitglied der SPD und Tochter eines Gewerkschaftsvorsitzenden, nicht auftreten, weil sie mit dem falschen Mann verheiratet war. Als sich daraus eine über Wochen andauernde öffentliche Kontroverse entwickelte, berief der Kirchengemeinderat Pfarrer Bartmus als Moderator der Halberstädter Abende kurzerhand ab und beendete die 8-jährige Zusammenarbeit ohne Dank per Fax. Das heizte die Diskussion erst richtig an. Meine Frau schrieb dazu in einem Leserbrief an die Magdeburger Volksstimme: Die Diskussion, die der Kirchengemeinderat in Halberstadt gerade vermeiden wollte, hat er jetzt ganz ohne mein Zutun. Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, wie ich gleich einer ganzen Stadt mit einem Vortrag oder Gespräch über Schule schaden könnte. Hier werden die Halberstädter Bürger doch sehr bevormundet. Was ihnen nützt oder schadet, würden sie vielleicht gerne selber entscheiden. Ein merkwürdiges Argument. Meine sehr speziellen persönlichen Erfahrungen musste ich im bundesdeutschen Schulsystem machen. Und um dieses System, in dem solche Mängel herrschen, dass so ein Mobbing passieren kann, darum geht es. Oder möchte der Halberstädter Kirchengemeinderat damit zum Ausdruck bringen, dass man bei Frau Sarrazin andere als die üblichen menschlichen Maßstäbe gelten lassen darf? Im Übrigen, woher will der Halberstädter Kirchengemeinderat wissen, ob und was ich zur Bildungsdebatte beizutragen habe? Er kennt weder mich noch meine pädagogische Arbeit und seine Einlassung macht auch nicht den Eindruck, dass eines der beteiligten Mitglieder mein Buch gelesen hätte. Die klare Schlussfolgerung: Sippenhaft ist keine Perversion, die mit den Nationalsozialisten unterging. Moralische Sippenhaft gibt es hier und heute in Deutschland. Und am allerwenigsten wollen das jene Medien wahrhaben, die sie vollstrecken. Aber wenn sie das vor sich selbst zugäben, würden sie ihr Selbstbild beschädigen. Dadurch lieber totschweigen oder allenfalls mit Häme übergießen. Skandal und publizistischer Konflikt. Das, was mir zustieß, erlebte ich zum Zeitpunkt des Geschehens als außerordentlich. Es hat mein Weltbild verändert. Mit der Systematisierung ließ ich mir Zeit. Zeitlicher Abstand und Lektüre ließen mich erkennen, dass der Prozess der versuchten Skandalisierung rund um Deutschland schafft sich ab, mitsamt allen unerhörten Einzelheiten, tatsächlich einem bewährten und regelmäßig angewandten Ablaufschema entsprach und in ähnlicher Form bei allen publizistisch getriebenen Skandalisierungen zu finden ist. Der Medienforscher Hans-Matthias Keplinger hat den Prozess und seine Dynamik beschrieben. Zitat: Die Art der Reaktionen und ihre Intensität beruhen bei allen großen Skandalen auf dem Zusammenwirken der Intensität der Skandalisierung durch die Medien und der dadurch etablierten Vorstellungen, Emotionen und Verhaltenstendenzen. Eine oft nur scheinbar richtige Vorstellung ist verbunden mit einer moralisch scheinbar notwendigen Erregung, die beide auf die gleiche Ursache zurückgehen, die mediale Darstellung des Sachverhalts, und die sich im Verlauf eines Skandals gegenseitig hochschaukeln. Ob die Vorstellung berechtigt ist oder falsch ist, kann die Mehrheit der Bevölkerung nicht feststellen und erschließt sich auch den Journalisten oft nur unzureichend. Zur Vorstellung vom Geschehen gehören die Empörung darüber und der Glaube an alles, was diese Empörung verstärken kann. Vorstellungen und Empfindungen sind stimmig. Zitat Ende. Der Furor der Skandalisierung sorgt für eine gefühlsgesteuerte Selbstgewissheit bei den beteiligten Medien und der Öffentlichkeit, die scheinbar ihre eigene Wahrheit in sich trägt und sowohl die präzise Beweisführung überflüssig wie ihre Widerlegung schwierig bis unmöglich macht. Den meisten Skandalen liegt ein tatsächlicher Missstand zugrunde. Aber nur 5-10% der publizierten Missstände führen auch zu einem Skandal. In vielen Fällen stehen die Größe des Skandals und die Bedeutung des aufgedeckten Missstandes völlig außer Verhältnis. Und immer wieder gibt es große Skandale, die einen Missstand zugrunde legen und behaupten, den es tatsächlich gar nicht gibt. Größe und Umfang eines Skandals sind weder ein Wahrheitskriterium, noch leistet die Skandalisierung als solche einen verlässlichen Beitrag zur Wahrheitsfindung. Oft wird die erfolgreiche Skandalisierung als Medienpranger, dem mittelalterlichen öffentlichen Pranger, gleichgestellt. Das ist richtig und zugleich auch irreführend. Die öffentliche Wirkung ist zwar dieselbe, aber der mittelalterliche Pranger war immerhin Ergebnis eines Gerichtsverfahrens, das mit der Suche nach der Wahrheit verbunden war und am Ende zu einer Bestrafung, eben dem Pranger, führte. Die publizistische Skandalisierung dagegen ist Anklage, Urteil und Vollstreckung zugleich, vollzogen durch Unzuständige und Parteiliche, statt einem Gericht eher dem Lynchmob vergleichbar, der den vermuteten Pferdedieb oder Frauenschänder umstandslos am nächsten Baum aufknüpft. Meist geht die Skandalisierung von einigen Leitmedien aus. Die große Meute der Journalisten trabt abschreibend und emotionalisierend hinterher. Sie wirkt als Selbstverstärker, wie der Chor in der griechischen Tragödie, ohne den Gang der Handlung durch eigenes Wissen oder neue Sachbeiträge voranzutreiben. Im Prozess der Skandalisierung spielt der Skandalisierte die Rolle des Bösewichts, über dessen Schuld gar nicht mehr verhandelt werden muss. Da ja bereits feststeht, dass er der Bösewicht ist, sind gegen ihn alle Mittel der Entstellung, der Häme, der persönlichen Herabsetzung grundsätzlich legitim und geboten. Jede Differenzierung und Abwägung würde ja dem Skandal als solchem das Momentum rauben. Das Ziel der Skandalisierung ist es, den Skandalisierten seiner gerechten Strafe zuzuführen, ihn zu isolieren, zu beschämen und zu entehren, seine Freunde und Unterstützer zu entmutigen. Jeder, der sich bei Unterstützung und Relativierung zu weit hervorwagt, muss es dulden, dass seine Kompetenz und die Lauterkeit seiner Motive hinterfragt werden. Er droht selbst, in den Strudel des Skandals gerissen zu werden. Die erfolgreiche Skandalisierung führt dazu, dass die potenziellen Unterstützer sich zurückziehen und schweigen. Die so bewirkte Isolierung des Skandalisierten vollendet die Wirkung des Medienprangers. Perfekt ist die Skandalisierung, wenn der Skandalisierte von allen Ämtern zurücktritt und als fortan Gemiedener in die Bedeutungslosigkeit stürzt, wo ihm außer der Familie und wenigen Freunden keiner mehr bleibt und er sich kaum noch an öffentliche Orte traut. Im Falle von Christian Wulff hatte die Skandalisierung Erfolg. Sein Ungeschick in der Kommunikation zwang ihn letztlich zum Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Von den Korruptionsvorwürfen blieb nichts übrig. So ein Geschick war auch mir zugedacht. Und Anfang September 2010 sah es einige Tage lang so aus, als hätten die Skandalisierer Erfolg. Doch der Versuch scheiterte. Die Skandalisierung mündete stattdessen in einen publizistischen Konflikt. Zu denen, die sich früh gegen Sarrazin positioniert hatten und später schlecht aussahen, gehörten nach Kepplinger insbesondere Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Wulff. Kepplinger nennt 6 Gründe für das Scheitern der Skandalisierung. Die Meinung der Bevölkerung, die im Verkaufserfolg des Buches und in Umfragen zum Ausdruck kam. Die direkten Reaktionen des Publikums auf negative Publikationen und Äußerungen im Fernsehen, die in Umfang und Intensität beispiellos waren. Die direkte publizistische Reaktion mehrerer Juden auf den Vorwurf, Sarrazin sei ein Antisemit. Zitat: Dadurch war ein bisher erfolgreiches Killerargument wertlos. Zitat Ende. Eine Reihe fachwissenschaftlicher Stellungnahmen, mit denen, Zitat, der Vorwurf der wissenschaftlichen Unhaltbarkeit von Sarrazins Thesen zusammenbrach. Zitat Ende. Die Verteidigung von Sarrazin durch, Zitat, eine Reihe von bedeutenden Journalisten und Publizisten. Zitat Ende. Der, Zitat, vermutlich entscheidende Grund für das Scheitern der Skandalisierung war der Themenwechsel von der Diskussion der Thesen Sarrazins zur Diskussion der Meinungsfreiheit in Deutschland. Zitat Ende. Kepplinger zitiert dazu Berthold Kohler, der am 9. September 2010 in der FAZ schrieb, Zitat, Was darf man in dieser Republik sagen und schreiben, ohne die mitunter bis zur Existenzgefährdung reichende Menschenverachtung zu erfahren, die Sarrazins Kritiker nur bei ihm erkennen können? Jedenfalls einem Teil der Eliten dieses Landes scheint das Wissen abhanden gekommen zu sein, dass die für die Demokratie konstitutive Meinungsfreiheit nicht nur für Meinungen gilt, die von der Kanzlerin als hilfreich und von besonders klugen Kolumnisten als diskussionswürdig und dem gerade geltenden Stand der Wissenschaft entsprechend angesehen werden, sondern auch für falsche, verwerfliche und abwertende Äußerungen bis an die Grenze anderer von der Verfassung garantierter Rechtsgüter. Zitat Ende. Zum Deutschland nach Sarrazin äußerte der Soziologe Josef Schmidt, Zitat, Gewinner sind die Realisten, denen Schlagworte wie Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz kein sanftes Ruhekissen bedeuten und die nicht glauben, dass man auf die Dauer politische Entscheidungen durch moralischen Hochstand und Sprachregelung ersetzen kann. Zitat Ende. Ich habe mich bemüht, dieses Kapitel weitgehend emotionsfrei zu halten. Werturteile zu Medien und Politik sind an dieser Stelle überflüssig. Die Fakten haben ihre eigene Stimme und vorschnelle Verallgemeinerungen sollte man sowieso vermeiden. Kapitel 3: Elemente der Meinungsbildung. Die Bildung und Beeinflussung öffentlicher Meinung sowie ihre Nutzung und Formung durch Medien und Politik haben elementar zu tun mit dem Erwerb, dem Ausbau, der Sicherung und Verteidigung von gesellschaftlicher und politischer Macht. Wer immer öffentliche Macht oder Meinungsherrschaft anstrebt oder verteidigt, ob in einer Demokratie, einer Diktatur, einem absolutistischen Königreich oder ganz schlicht im Feuilleton einer Tageszeitung, muss Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung. Darum schulte man schon in der Antike die Redekunst und Wahlgeschenke gab es bereits vor 2500 Jahren im Vorfeld der jährlichen Neuwahl römischer Konsuln. Darüber zu berichten bekäme leicht etwas Uferloses. Die folgende Auswahl habe ich nach ihrem besonderen Erkenntniswert für die hier behandelten Fragen zusammengestellt. Niccolò Machiavelli zeigt, dass auch ein absoluter Herrscher in der Renaissance auf die Gunst der öffentlichen Meinung angewiesen war, wenn er Herrschaft nicht nur gewinnen, sondern auch sichern wollte, und die dabei zutage tretenden Mechaniken wirken überraschend aktuell. Alexis de Tocqueville beschreibt am Beispiel der jungen USA anschaulich, dass und weshalb Volksherrschaft keineswegs mit Meinungsfreiheit gleichzusetzen ist. Sigmund Freud analysiert die Funktionsweise und gesellschaftliche Rolle von Tabus und erklärt damit viel von dem, was wir heute mit politischer Korrektheit meinen. Elisabeth Nölle-Neumann beschreibt mit der Analyse der Schweigespirale, wie die Dynamik öffentlicher Meinungsbildung durch die Isolationsfurcht von Individuen getrieben wird. Hans Matthias Kepplinger erklärt, woher es kommt, dass Medien zumeist links von ihrem Publikum stehen. Die neue Verhaltensökonomik relativiert die Rationalitätsannahme als Erklärungsmuster für das menschliche Verhalten und liefert schlüssige Erklärungsansätze dafür, wie die Manipulation der öffentlichen Meinung durch Politik und Medien gelingen kann.